Ausblick. Die Zukunft der freien Gesellschaft. Die autoritäre Delle. Großstädte sind Orte gelebter Offenheit. Sobald jedoch die ethnische Vielfalt in den Stadtvierteln zunimmt, erzeugt das zunächst den Effekt, dass die einzelnen Gruppen sich stärker auf ihre jeweilige Identität besinnen und voneinander abgrenzen, wie der amerikanische Politikwissenschaftler Robert Putnam nachgewiesen hat. Auf lange Sicht jedoch führt gelebte Vielfalt zu mehr Toleranz untereinander. Abgrenzung ist besonders typisch für die weiße indigene Bevölkerung, die sich in Europa, aber auch im gesamten Westen von Einwanderern bedroht fühlt, wie eine große Metastudie der englischen Politikwissenschaftler Eric Kaufman und Matthew Goodwin zeigt. Obwohl sich die individuelle Fremdenfeindlichkeit bei denen verringert, die im unmittelbaren Austausch mit Migranten stehen, erscheint vielen in der Bevölkerung die Zuwanderung als Gesamtphänomen beängstigend. Das Paradox zwischen individueller und allgemeiner Einschätzung äußert sich in Aussagen, die Einwanderer oft hören wie »Du bist ja ganz okay, aber mit den anderen habe ich ein Problem« oder »Mein türkischer Gemüsehändler ist nett, aber die Typen in ihren aufgemotzten Autos kann ich nicht leiden.« Die Einheimischen begehren besonders gegen diejenigen Migranten auf, die in ihre kulturellen oder ökonomischen Hoheitsgebiete vordringen. Der Soziologe Aladin El-Mafalani bringt das so auf den Punkt. In Deutschland hat sich über Jahrzehnte niemand am Kopftuch der türkischen Putzfrau gestört. Doch sobald Muslimas mit Kopftuch studierten und Lehrerin wurden, also auf einmal am selben Tisch wie die Mehrheitsbevölkerung Platz nahmen, sahen die Einheimischen ihre Kultur in Gefahr. Mit den neuen Flüchtlingsbewegungen wird sich der Zulauf zu den Rechtspopulisten und den Autoritären in naher Zukunft also eher verstärken, selbst wenn einiges dafür spricht, dass sie an eine natürliche Grenze stoßen werden. Laut einer Befragung in Deutschland im Februar 2019 beispielsweise würden mehr als 2/3 der Wähler nach eigener Aussage unter keinen Umständen die AfD wählen. Bei den anderen Parteien liegt die grundsätzliche Ablehnung nur bei etwa 1/3. Mittelfristig wird der Rechtspopulismus schon aus biologischen Gründen deutlich nachlassen, denn die fremdenfeindlichen Traditionalisten sterben irgendwann aus.